Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. In dieser Folge von Die Elite. Unter welchem Stein habe ich gelegen? Das weiß ich nicht. Aber in Berlin haben sie skandiert, Halalit, Halalit, Halalit. Ja, aber? So ein echtes Herrengedeck ist ja ein Pilzken und ein Korn. Irrelevant. Herzlich willkommen. Ach, leck mich. Hier ist die Elite. Ich bin der Ausschuss-Jedi und... Ich bin das notorisch gestörte Zeilenende. Ja, grüß Gott. Folge 20. Was für eine Nacht. Ja, das Zeilenende raucht. Ich sauf. Also ihr wisst, wer gewonnen hat. Pure Vernunft darf niemals siegen. Hat schon Tokotronic gesunken. Aber es hat nicht zu 13% gereicht, sondern nur 12,6 Arschlecken. Wir haben nachgerechnet, das ist etwas mehr als ein Achtel. Wir finden etwas mehr als ein Achtel von Deutschland scheiße. 1,8, ne? Ja. Projekt 18. Das ist der selige Guido rotiert im Grab. Ja, die SPD hat auch fast geschafft, 18%. Ja, also sie haben sich echt Mühe gegeben, aber sie haben nicht auf uns gehört. Wollen wir gleich sagen, wer uns das Bier gesponsert hat und die Kippen und alles drum und dran, gleich einen Sponsor vorneweg erwähnen? Ja, klar, komm, wir prostituieren uns jetzt auch. Also, gesponsert sind wir heute von Der Jäger, das Magazin für Jagd und Hund und Wald und Wiesen. Genau, und alle, die Kanzlerinnen jagen wollen. Wir waren schon Fan von Der Jäger, bevor es überhaupt den Jäger gab. Ewig lang schon Jäger gewesen. Ach nee, das war jetzt... Ja doch, wir können... Nein, das war ein Herrengedeck-Ding. Ich bin noch irgendwie... Ja, wir haben bei denen schon einen Kurs gemacht, das Halali zu blasen, bevor wir wussten, dass die uns sponsern wollen. Genau. Ja, an dieser Stelle, das hat der Herr Gauleiter gesagt, dass er jetzt genau. Die Merkel jagen wird. Ich stelle mir immer noch die Frage, wohin? Und mit welcher Waffe? Und ich finde auch geil, ich hab die Tage geschrieben, von wem will eigentlich wer welches Land zurückholen? Stefan Niggemeier schrieb heute, von wem der Herr Gauleiter welches Volk zurückholen möchte, beziehungsweise wer dieses Volk hat. Ja. Ich finde Stefan Niggemeier sehr sympathisch, dass er quasi meinen Gedanken aufgreift. Ja. Also wir möchten an dieser Stelle auch klar machen, Herr Gauleiter möchte sich das Volk zurückholen. Er darf gerne meine Staatsbürgerschaft haben, wenn er das versuchen möchte. Das darf eigentlich nur der Innenminister und wer braucht einen guten Grund. Ja, aber ich meine, wenn er will. Nee, in der Verfassung steht, du kannst nicht ausgebürgert werden, ohne dass du eine andere Staatsbürgerschaft hast. Das heißt... Ja gut, also hiermit alle Länder, wo es keine faschistischen Arschlöcher gibt, die dürfen sich gerne bewerben um meine Staatsbürgerschaft. Ich sehe da zwar zappenduster, aber man kann es ja mal versuchen, oder? Vielleicht geht es ja viral und es findet sich jemand. Naja, noch sind wir ja kein faschistischer Staat, sondern nur zu einem Achtel. Ja, aber immerhin, wäret den Anfängen. Naja, gut. Ich meine, mir kommen so düster Erinnerungen an Zeiten, wo man davon gesprochen hat, Menschen zu entsorgen. Ja, immerhin ist der Herr Gauleiter kein Österreicher, das muss man ihm zugutehalten. Ja, aber die Alice Weidel, wie gesagt, die lebt ja zum Großteil in der Schweiz und das ist jetzt nicht so... Oh, das war übrigens die Landeslistenvorsitzende hier, ne? Ja. In Baden-Württemberg. Genau, im Bodenseekreis zwar gnadenlos durchgefallen, aber über die Landesliste Baden-Württemberg trotzdem eingezogen, im Unterschied zu Frau Petri, die gleich ihr Direktmandat gewonnen hat, genau. In Finsterwalde oder so. Ja, Finster ist im Walde. Ja. Wieder perfekt zum Jäger, ne? Mhm. Finster ist im Walde. Ja, genau. Also da kann man ganz toll jagen gehen in Finsterwalde. Regelmäßige Treibjagden auf CDU-Politiker finden da statt. Naja, gut, ich meine... Schön wäre es gewesen. Ich meine, in Sachsen ist die AfD die stärkste Kraft. Also. Ja, und die Hannelore in NRW hört das nicht gerne. dass sie jetzt die stärkste Kraft in Sachsen für die Braunen ist. Naja, gut. Der war jetzt extrem flach und eigentlich auch der Hannelore nicht mehr gerecht. Ja, gut, an die erinnert sich ja auch schon keiner mehr. Aber weißt du, hin und wieder muss man ja auch mal an Menschen erinnern, die von uns gegangen sind, politisch. Zum Beispiel an Jürgen Rüttgers. Jürgen Rüttgers. Rüttgers. Ja, Rüttgers. Was macht der eigentlich mittlerweile? Weiß ich nicht. Haben sie den nicht irgendwie als Integrationsbeauftragten irgendwo hingesteckt oder ist er in die Industrie gegangen? Bei der EU wahrscheinlich oder so. Ja, ja. Aber vielleicht feiert der ja ein politisches Comeback. Ich meine, das haben wir ja auch erlebt am Sonntag. Apropos entsorgt, das ist eigentlich eine traurige Nachricht. Unsere ehemalige Chefin ist... Die hat sich auch entsorgt. Ja, sie ist verstorben. Sie hat sich spontan das Leben genommen. Ich glaube, so ehrlich können wir sein. Ja, allerdings... ja, nicht so schön. Es war sehr unappetitlich. Ja, sich in 20 Gabeln gestürzt mit dem Gesicht. Das ist... Also große Gabeln. Eine Mistgabel war auch dabei, die hat sie dann durch den Hals gejagt. Das war nicht so schön. Überall Blut. Aber Hansin Lising hat gesagt, ja, es muss weitergehen und deswegen sind wir jetzt hier auch heute quasi im Felde unterwegs und schauen so, ob es schon irgendwo Volksaufstände gibt. Wir sind jetzt hier am Pariser Platz. Wir dachten, französische Revolution klingt immer am ehesten, also haben wir uns einen französisch klingenden Namen rausgesucht und Paris, naja, da war Platz, da war der Sturm auf die Bastille und deswegen... Ja, die Volksaufstände bleiben allerdings aus. Ja, wobei, ich war ja gestern vorsichtig optimistisch. Dann bin ich durch Stuttgart gelaufen, habe gesehen, dass da Normalität herrscht. Aber in Berlin haben sie skandiert da, vor der AfD-Wahlparty, dass ihre Party geiler ist. Ja, gut, ich meine... Ist aber auch nicht schwer, also liebe Leute, mal ganz ehrlich. Ja gut, ich meine, drinnen lief Freiwild und Böse Onkels, draußen konntest du hören, was du willst. Also. Bist du ganz sicher, dass nicht Helene Fischer lief? Weiß ich nicht, Atemlos durch die Nacht ist jetzt nicht so das Frauke Petri-Lied. Ja, aber so das Durchschnittsalter in der AfD ist ja gefühlt 85 und Helene Fischer ist der Hit in jedem Altersheim. Wollen wir eigentlich was zu der Elefantenrunde sagen gestern Abend? Die habe ich mir gar nicht gegeben, da musste ich raus, ehrlich gesagt. Okay. Aber also du kannst mir gerne erzählen, wie es war. Nö, ich kann da nur ein Statement dazu abgeben. Die AfD hat ihren Spezialisten geschickt. Der Meuthen war da, oder? Richtig. Der Fachexperte für Protokolle und... Ja. Ja, ich habe die Nachberichterstattung gelesen. Also großes Kompliment an die lieben Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen. Also so geile Vorlagen immer zu fragen, ob sie jetzt weiter Populismus machen oder konstruktive Opposition. Was soll der Herr Meuthen denn da drauf sagen? Nein, ich fand eher interessant, dass sie dass die AfD quasi jetzt wirklich den Gegenpol zur geheimen Weltregierung einnimmt und tatsächlich direkt einen Verschwörungstheoretiker-Experten hinschickt, weil Jörg Meuthen ist ja nicht unbedingt der schlauste AfDler. Die haben tatsächlich sogar Leute mit IQ über Zimmertemperatur, aber der Mann, die geheimen Protokolle von Zion. Nein. Du erinnerst dich, das ist Jörg Meuthen. Ach ja, stimmt. Ja, den Menschen schicken die tatsächlich als Pressesprecher in die Berliner Runde, in die Elefantenrunde. Ja. Der Mann ist doch Professor. Weiß ich nicht. Ja, doch. Wo? Ja, und in welchem Fachgebiet? Naja, Deutschlehrer ist er definitiv nicht. Ja, ja, also die für Deutsch- und Geschichtslehrer, die gibt's ja in der AfD auch. Das okay. Ist, da sieht man... Bernd Höcke war das, ne? Ja, genau. Da sieht man mal wieder, wie dringend die Lehrerbildung bei uns reformiert werden muss. Björn Höcke. Höcke, ja. Björn. Björn ist ein guter deutscher, nein, ein guter nordischer Name. Nein. Bernd Höcke und Björn Lücke waren die beiden AfD-Pappnasen. Aber wie gesagt, Jörg Meuthen, ich finde das schon ein starkes Stück. Direkt mal den Profi-Verschwörungstheoretiker in die Elefantenrunde zu schicken, weil damit hat sich quasi die AfD wirklich endgültig zum Feind der Elite erklärt. Wir eröffnen hiermit die Jagd. Genau. Wir werden sie jagen die nächsten 4 Jahre und dann hoffentlich zur Strecke bringen. Zur Strecke bringen und ihnen nicht das Volk überlassen. Die geheime Weltregierung möchte ihr Volk zurück. Das ist hiermit ganz feierlich verkündet. Und vor allem muss die AfD raus aus diesem Parlament nach den 4 Jahren, weil, ganz ernsthaft, sonst haben die Pensionsansprüche. Ja, und das... Und das haben wir noch nicht mal wir. Genau, und dann liegen die euch auf der Tasche, liebe Leute. Also genau, ihr zahlt nämlich dann die Rente von Alice Weidel. Und Frauke Petri. Und Frauke Petri. Nur vom Alexander Gauleiter nicht, weil der hoffentlich nach 4 Jahren hin ist. Na, da habe ich heute einen schlauen Tweet gelesen. Die Durchschnitts, das Durchschnittsalter eines Mannes, wenn er drauf geht, ist 77. Gauleiter ist 76. Also ein Jahr ertragen wir den, meine Güte. Ja, dann kommt Bernd Höcke. Björn Höcke. Bernd, egal. Harald Höcke. Das ist eine Alliteration, ist besser. Mir liegen diverse andere Vornamen. Alfred Höcke. Alfred ist toll, ja. Alfons Höcke. Nein, das ist, da lässt du dich wieder von der Umgebung hier inspirieren. Weil, ne, Alphonse ist französisch. Also Alphonse. Na gut, also wir fassen zusammen. Wir finden dieses Wahlergebnis suboptimal, weil wir haben ja die Zahlen eigentlich schon bekannt gegeben und dann hat das Volk einfach sich nicht dran gehalten, denn unsere Berechnungen beliefen sich tatsächlich auf einem fulminanten Siegeszug der Partei, die mit 11% ins Parlament kommen, während die AfD mit 5% draußen bleibt, mit 4,9%, genau, aufgerundet 5, draußen bleibt und die sonstigen einfach gar keine Stimmen kriegen, weil sich keiner dafür interessiert. Richtig, irgendwas ist da halt, da ist was... Also nach unserem Wahlomaten, da geben wir zu, haben wir eigentlich gedacht, die Partei schafft es natürlich nicht, die stärkste Kraft zu werden, aber zumindest mit 11%, weil das wäre schon mal fair gewesen. Und ich meine, die SPD haben die perfekt vorausgesagt. 20% haben sie gekriegt, passt. Ja. Das war nicht schwer. Also ich meine, das haben sie ja schon damals beworben. 20% auf alles außer Tiernahrung schließt halt auch die SPD ein. Ja, aber die SPD sind in dem Fall Praktiker, nur nicht ganz praktische Sozialdemokraten. Aber Praktiker. Ja, aber Praktiker ist mittlerweile, die sind doch insolvent. Ja. Also dann könnten sie doch auch die SPD einfach mal insolvent gehen lassen. Und die Insolvenzmasse, die kann die Lufthansa dann mit aufkaufen. Aber warte mal, du bist eine ganz andere Sache. Ich will jetzt wieder über finanzielles reden hier. Du bist doch aus der Ecke knapp vor dem Ruhrpott. Ja, ich bin Rheinländer. Genau. Und kurz vor dem Ruhrpott, da kennt man auch ein bisschen den Pott. Und im Pott, was glaubst du, was RTL heute gemacht hat, um rauszufinden, wie das Volk über die SPD denkt? Einfach mal wirklich Klischee denken. Die sind nach, oh Gott, wo gibt's denn überhaupt noch Zechen? Also, pass auf. Die haben sich wahrscheinlich Arbeiter gesucht. Genau, und wo findet man Arbeiter am ehesten? Im Ruhrpott? Essen, Duisburg. Genau, du hast das richtig getroffen, in Essen. Also ja. Haben sie den Mann ohne Hals, Ulrich Klose? Ja. Haben sie an wohin geschickt? Nach Essen. Genau. Und zwar, keine Ahnung, die haben eine sehr schöne Einkaufsstraße, aber da gibt's keine Arbeiter. Nee, sie haben natürlich Ulrich Klose, also den Mann ohne Hals. Haben sie in ein Bergwerk gesteckt? Nein, zu einer Trinkhalle geschickt. Ah, sehr schön. Ach ja, stimmt ja, Trinkhallen. Also perfektes Klischee. Mhm. Denn der Arbeiter geht morgens, bevor er in die Zeche geht, noch einen saufen. Genau, was überhaupt nicht stimmt, das ist nur wahr bei Onlinern. Ja, apropos Onliner, Es tut uns leid, wir trinken tatsächlich wieder, aber die Artikulation kriegen wir noch hin. Ja. Ich habe vorgesorgt, ich rauche wieder Kette seit gestern Abend. Aber das muss einfach bei diesem Ergebnis sein, da muss man sich aber die Welt schön saufen. Wir geloben Besserung und hören danach natürlich wieder sofort ab mit der Aufnahme. Also, ja, auf jeden Fall Ulrich Klose. Der war in der Trinkhalle. Wie ist das eigentlich mit Ulrich Klose damals passiert? Ich gehe ja immer davon aus, der Mann hatte mal einen Hals. Ja. Und... Dann hat ihn irgendeiner erschrocken und er ist zusammengefahren. Ja, nein. Und dann ist der Hals einfach irgendwie verschwunden. Nein, weißt du, der war ja im Ruhrgebiet unterwegs. Und da sagt man hin und wieder, ich hab so einen Hals. Ja, aber das ist ja schon lang bei Ulrich Klose. Ja, und der hat dann mal so einen Hals bekommen, dass das implodiert ist. Ah. Und hat man den Kopf einfach nur noch draufgesetzt. Ja, der lag dann da so rum, den haben sie wieder angeschraubt. Und der kann froh sein, dass das Ding wieder richtig rum draufsetzt, ehrlich gesagt. Okay, so, an dieser Stelle muss ich übrigens mal kurz mich entschuldigen. Bei wem? Bei RTL. Weil du den Klose mobbst. Na, weil ich immer auf RTL rumhacke und Ich habe jetzt mehrere Analysen gelesen über das TV-Duell. Und in der Tat, in allen Analysen schneidet Peter Klöppel am besten ab. Am besten ab. Peter, Respekt. Ja. Nach 9-11 hast du jetzt wieder eine Sternstunde gehabt, weil du einfach nicht so schlecht warst wie Schunz. Beiden Mädels, Maischberger und Will? Weil kann? Will, Ilner kann. Egal. Irgendwie sowas, aber ich finde es. Vergessbar schon, schlecht. Ich finde es bezeichnend, dass im Christiansen wäre es auch sein können, ist wurscht. Ja, nee, die ist doch jetzt irgendwo Politikberaterin. Die coacht Wahlkämpfer. Von welcher Partei? Ich glaube für die CDU tatsächlich. Die hat die Merkel mit aufs TV-Duell vorbereitet. Was ich übrigens bezeichnend finde, ist, dass in diesem TV-Duell Peter Klöppel am besten abgeschnitten hat und weder Angela Merkel noch Martin Schulz. Nee, weil Martin Schulz und Angela Merkel im gesamten TV-Duell nicht gesagt haben, Entschuldigung, könnten wir mal, nachdem wir jetzt 20 Minuten oder 30 Minuten über Flüchtlinge gesprochen haben, auch noch über die anderen Sorgen der Menschen sprechen, außer Flüchtlinge, also außer quasi das AfD-Thema. Ja. Aber weißt du, ich sehe da Potenzial. Jetzt hier, mein gratis Tipp für die SPD, versucht's in 4 Jahren doch einfach mit einem Qualitätsprodukt von RTL und schickt den Günther Jauch als Kanzlerkandidaten ins Rennen. Also mal ehrlich. Ich finde es ja interessant, wie die SPD jetzt die Lösung sieht. Die SPD hat eine Lösung. Ja, und zwar. Ich dachte, die SPD ist Teil des Problems. Naja, die SPD sucht jetzt ja quasi nach einer Lösung für sich. Ach so, ja. Ja, und zwar nicht die Erlösung in sich, sondern sie suchen jetzt ja quasi eine Fraktionsvorsitzende, die danach, nach der traurigen 4 Jahre Oppositionszeit, was noch nicht so ganz sicher ist, mit einem klaren linken Profil durchzustarten, und dafür haben sie sich jetzt die Andrea Nahles rausgesucht. Ja. Was ganz spannend ist, denn Andrea Nahles ehemals zusammen mit einem VW-Vorstand. Oh, schön. Was super ist, gut, sie war mal Juso-Vorsitzende, das muss man ihr lassen. Ja, aber dann war sie halt auch Generalsekretärin. Genau. Und damit war sie nicht wirklich die sympathischste Generalsekretärin, weil sie war... Generalsekretäre sind halt so ein bisschen, außer man ist Generalsekretär bei der CDU. Nein, Generalsekretäre sind ja sympathische Profilmacher. Also Generalsekretäre sind ja eigentlich die, deswegen sagt man ja Generäle, also quasi Abteilung Angriff. Okay. Eigentlich schärfen Generalsekretäre das Profil der Partei und sind eigentlich diejenigen, die im Notfall der... Opposition oder auch dem Koalitionspartner gelegentlich mal in den Koffer scheißen. Aber in dem Fall, Frau Nahles ist eben wie Hubertus Heil eher so ein Kuschelkandidat. Genauso wie seinerzeit, man mag es kaum glauben, Herr Pofalla. Pofalla war zusammen mit Hubertus Heil während der Großen Koalition Generalsekret. Oh ja, Pofalla. Und Pofalla und Hubertus Heil, die hätten zusammen in Urlaub gehen können. Ich habe schon die bunte Home-Story, Urlaubstory von beiden erwartet. Und zwar gemeinsam. Mit Gattinnen und Kindern. Nee, ohne Gattinnen, damit sie mal Zeit für sich haben. Nein, mit Gattinnen und Kindern schön im Bergischen oder so. Also so richtig harmonisch. Oh, Alter. Wer ist eigentlich momentan Generalsekretär bei der SPD? Barlas. Barnabas? Ach, die Halbengländerin. Ich weiß nicht, wo sie sonst her ist. Barley Göralheimer. Ja, genau, also Frau Barley. Genau, nicht Barlas, Barley. Wie komme ich auf Barlas? Ach, egal. Adalas, Barlas. Nein, wurscht. Also wenn das Geld weg ist, ist auch Barlas. Frau Barley, genau. Die hat, die ist doch kurzfristig zur Familienministerin befördert worden. Ist kurz. Sie? Ja, weil die Schwesig die hat sich rechtzeitig, die hat rüber gemacht nach Mecklenburg-Vorpommern, um da Ministerpräsidentin zu werden. Consuela Schwesig. Ist Ministerpräsidentin in Meckbomb. Die ist, ja, weil der... Das habe ich nicht mitbekommen. Doch. Unter welchem Stein habe ich gelegen? Das weiß ich nicht. Na gut, wir müssen uns jetzt hier bei allen die Menschen... SPD, die SPD ist regiert in Meckbomb? Ja, zusammen mit der Linken, glaube ich sogar. Ich dachte, in Meckbomb ist, ist, Sieht man schwarz? Nein, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Damals, der erste hieß Ringstorf, den haben sie irgendwie aus Schleswig-Holstein, glaube ich, importiert. Spätestens seit 94. Und dann Erwin Sellering, den haben sie aus dem Ruhrgebiet, glaube ich, importiert. Irgendwo jedenfalls aus NRW. Und jetzt haben sie die Manuela Schwesig, weil die hat schon rechtzeitig, wir haben der gesteckt. Das gibt nichts mit noch einer Regierungsbeteiligung. Ich gebe zu, ich war der Whistleblower. Und jetzt ist sie halt Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, ja. Aber lassen Sie mal über die Koalitionsmöglichkeiten sprechen. Denn ich bin der Meinung, momentan wird ja gerade Jamaica diskutiert. Ja, ich möchte bitte an unsere Modefolge erinnern, wo wir schon konstatiert haben, dass Schwarz, Gelb, Grün die Modefarben des Herbstes sind. Ja, aber ganz einfach möchte ich einwenden, die CDU hat so lange Erika Steinbach ertragen, dass sie nun auch ganz entspannt eigentlich schwarz-blau-gelb machen könnten. Ja, die Steinbach hat doch Wahlkampf für die AfD gemacht. Und, also, und ganz viele sind auch aus der FDP ausgetreten, ja, und in die AfD eingetreten, damals als Griechenland. Ja, und überhaupt, also die FDP blickt ja auf eine lange Tradition von Faschistenpflege zurück. Deutschnationale Volkspartei, sage ich nur. Ja. So ein bisschen Geschichte ist da schon drin. Und ich meine, mal ganz ernsthaft, Jürgen Möllemann, der weint gerade in seinem Grab. Der sieht die Chancen. Der denkt sich, flöten die gehen. Haben den Wahlkampf gemacht, den ich auch gerne gemacht hätte. Nur mit weniger digital und noch mehr Fremdenfeindlichkeit. Tja, apropos, Christian Lindner hat nicht auf meinen Facebook-Post geantwortet, von wegen digital first. Also auf mich hat er nicht reagiert. Ja, das kann ich verstehen. Der war beschäftigt damit, seinen Look zu pflegen. Aber GoFeminine hat auch nicht reagiert. Also GoFeminine ist wie Christian Lindner quasi nicht reaktiv und auch... Die sind beide nicht reaktionär? Nicht reaktionär und auch die Damen vom Herrengedeck-Podcast. Obwohl wir jetzt hier Bierchen trinken, reagieren die Damen nicht. Was ist da los? Vielleicht fehlt der Schnaps. So ein echtes Herrengedeck ist ja ein Pilzken und ein Korn. Ja, wir nehmen lieber zwei Pillen. Zwei Pillen? Nee, zwei Bier. Ach so, ich dachte schon, du würdest jetzt noch illegale Drogen einwerfen. Und zur Feier des Tages trinken wir übrigens ein Schwarzbier. Ja. Also dementsprechend Schwarzbier. Passend zu der Birne. Nee, das war jetzt nicht Birne, wer war denn das jetzt? Das war Willy Brandt. Du kannst Politiker imitieren. Nein, nicht wirklich. Kannst du Angie? Nein. Gott, also ich mache jetzt mal Angie so mit den Händen, aber ja, das hilft halt nicht. Ne? Ja, das ist ja auch bezeichnend, dass man heute Politiker nicht mehr kabarettistisch veralbern kann. Wieso? Weil sie es selbst tun? Wen kann man denn noch imitieren? Und das merkt irgendjemand. Na, Moment. Also ich meine, Matthias Richtling kriegt es schon noch hin, die meisten Figuren zu imitieren. Urban Priol kriegt auch Frau Merkel wunderbar hin. Also es gibt schon noch ein paar Politiker, die wirklich gut kabarettistisch veralbert werden und entsprechend... Ah, okay, ja, aber Martin Schulz ist halt nicht so einfach. Der ist ja auch irrelevant. Wir reden ja von wichtigen Politikern. Aber Martin Schulz ist doch jetzt weiterhin SPD-Vorsitzender. Wie hat er das eigentlich hinbekommen? Na, er hat nur 3% verloren. Der letzte Vorsitzende hat mehr Prozent verloren. Er hat weniger Prozent verloren als Sigmar Gabriel und wer war der vorige? Steinbrück und dafür Steinmeier, Steinmeier, den sie jetzt ins Bundespräsidialamt entsorgt komplementiert haben, ja. Na gut, also ja. Ich meine, Schulz hat gestern Abend ja fast einen Schröder gemacht. Das war ja auch sehr schön. Aha. Hat er in der betrunken in der Elefantenrunde gesessen? Ach nee, der trinkt ja nicht. Na kurz dachte man es zumindest. Ah. Also, wer weiß, welche Substanz da im... Wie, der trinkt nicht. Der ist doch trockener Alkoholiker. Das hat er doch im gesamten Wahlkampf immer wieder. Ach stimmt, er ist trockener Alkoholiker. Ja, wir sind nicht trockener Alkoholiker. Genau. Wir sind nicht Alkoholiker. Ja, wir müssen auch nochmal darüber reden. Das war ja das schlechteste SPD-Ergebnis der Nachkriegszeit. Aber auch das schlechteste Ergebnis der CDU der Nachkriegszeit. Ja, aber weißt du, bei der CDU ist das relativ einfach. Die gibt's ja erst seit 1949. Ich könnte mir vorstellen, ich habe es auf Wikipedia nicht gecheckt, aber ich glaube, selbst in der Weimarer Republik waren die stellenweise erfolgreicher als die an diesem Wahlamt. Nein, die Sozialdemokraten. Also ja, nein, die Sozialdemokraten haben ja immer noch das Problem, dass sie jetzt wie die Sozialdemokraten und die KPD in den 20er Jahren irgendwie nicht so ganz mit den Linken zusammenfinden. Also KPD und SPD kamen ja auch nicht so richtig zusammen in den 20er Jahren und dann endete es dementsprechend im Debakel. Die Internationale hat damals auch abgestimmt, dass man nicht mit den Sozialdemokraten kooperiert, um gegen Hitler zu sein, was natürlich zu spät war. Ja. Als dann die nächste Internationale entschieden hat, man könnte eigentlich mit den Sozialdemokraten, saßen die meisten Kommunisten schon nicht mehr in Parlamenten, denn es gab in Deutschland keine Parlamente mehr zu diesem Zeitpunkt. Und man feierte fröhlich lustig kurz danach Olympia in Berlin. Ja, und die vielleicht sollten wir auch darüber reden, dass die letzten Kanzler vor dem kleinen Österreicher tendenziell auch ein eher schwarzes Parteibuch hatten. Nein, Brüning war SPD. Brüning war Zentrumspolitiker, mein Lieber. Ja, gut, und dann gab es da noch den Herrn Kurt von Schleicher, der hatte, glaube ich, kein Parteibuch, der war Militär. Und Franz von Papen hat der DVP oder DNVP? Von Papen war nie Kanzler. Doch. Nein. Ich habe Geschichte studiert, du nicht. Nein, von Papen war jener welcher, der dann gesagt hat, er macht den Königsmacher für den kleinen Österreicher. Er war aber nach Brüning Kanzler. Von Papen war Kanzler, aber warum hat nicht er dann... Sehr nicht sehr lang, aber er war es. Und warum trat er dann zurück? Weil dann das alles... dann kam ja noch Kurt von Schleicher, weil das alles sehr wirr war. Damals, das waren ja sowieso nur noch Präsidialkabinette. Die hatten ja keine Mehrheit mehr. Ja, richtig. Also so... Notstandsgesetze. Wie momentan quasi auch. Ja, momentan ist ja nur noch die letzte Regierung an der Macht. Aber siehst du mal, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Bildungspodcast. Also. Ah ja. Ja. Aber sowas von. Wir können uns Holgi eigentlich einladen. Geschichtsstunde mit der Elite. Gesichtsstunde. Gesichtsstunde mit der Elite. Gesichtsstunde. Ja, unser V-Podcast. V? Nee, das war ein Videopodcast. Nein, V war eine Partei. V-Partei. Die Partei der Vernunft. Nein, Veränderungen, Veganer und Vegetarier. Ach so, V3. V3. Ja, der Unterschied zwischen Vegetarier und Veganer. Weißt du übrigens, warum Veganer kein Huhn essen? Nein. Weil Ei drin ist. Ah. Ja, ganz einfach. Clever. Ja. An dieser Stelle weiß ich jetzt aber auch nicht mehr weiter. Ich meine, wir haben jetzt fast schon wieder gute Laune gekriegt. Ja, es ist schon scheiße. Worüber könnten wir noch reden? Also ich meine, jetzt die Stimmung ist jetzt fast schon wieder ein bisschen gut, weil wir es echt hingekriegt haben, jetzt doch noch die Kurve zu kriegen. Uns ein bisschen zumindest über die AfD und die Welt lustig zu machen. Ja, aber... Und selbst bei Herrn von Papen haben wir ein bisschen lachen können, weil Genau, aber auch nur, weil man hin und wieder lachen muss. Und ehrlich gesagt machen mir die nächsten 4 Jahre ein bisschen Angst. Warum? Also ich meine, die Elite ist ja immer noch am Drücker. Ja, noch. Die geheime Weltregierung, also... Ja, noch. Ich meine, ich bin immer noch enttäuscht, denn unter Dolly hätte es das nicht gegeben. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, seitdem rausgekommen ist, dass die Alice Weidel ja auch wie Dolly vom anderen Ufer ist. Ja gut, aber trotzdem, unter Dolly hätte es nicht gegeben, wenn wir Zahlen rausgeben, dass die nachher nicht stimmen. Das stimmt. Also dementsprechend, nee, wir sind da ein bisschen, also man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Nazis im Parlament sitzen, weil weniger Leute wählen waren, sondern es ist so, dass Nazis im Parlament sitzen, weil mehr Leute wählen waren. Genau, also sollten wir, glaube ich, einen Aufruf starten, Leute, bleibt beim nächsten Mal bitte zu Hause, wenn ihr Scheiße wählen wollt. Genau, also Nazis, bleibt zu Hause, das wäre, glaube ich, die Lösung. Ja, ihr würdet uns allen das Leben echt erträglicher machen. Ich meine, man muss dazu sagen, es durften ja tatsächlich die Leute wählen, für die man auf die Pizza schreibt, dass sie, bevor man sie in den Ofen tut, sie aus der Folie befreien muss. Also die Leute durften diesmal auch wählen. Haben sie das endlich, haben die da noch eine Wahlrechtsreform reingeschoben vorher? Na, die durften es schon davor, aber man hat es ihnen jetzt mitgeteilt. Okay. Also diese Aufrufe, Leute, geht wählen, haben jetzt leider auch die Leute erreicht, denen man auf die Pizza schreiben muss, also auf die Pizzapackung schreiben muss, dass man die Folie abziehen muss. Mhm. Okay, ich sehe da nur eine Lösung. Du siehst ja, ich habe ja schon einen formschönen Hoodie an, den ich ziehe mir dann die Kapuze beim nächsten Mal über und sammle einfach diese ganzen Aufrufe, geht wählen, wieder aus den Briefkästen raus. Ja, nee, es waren ja nicht diese geht wählen Aufrufe, sondern es waren die Aufrufe in den Medien. Also wir haben ja nicht aufgerufen, wählen zu gehen, weil wir wussten, wenn wir aufrufen, wählen zu gehen, dann wird's subversiv und irgendwer lässt es dann irgendwo liegen und dann landet es vielleicht doch beim Falschen und dann geht der wählen und den wollten wir ja nicht wählen lassen. Wählen darf er ja eigentlich, er muss es nur nicht tun. Genau, also wir haben ja Wahlfreiheit in Deutschland. Man darf wählen oder es auch sein lassen. Genau, man darf, wenn man dumm ist, einfach es auch sein lassen. Man muss quasi nicht, wenn man doof ist, wählen gehen. Man muss das aber nicht tun. Und wenn ihr unbedingt euren Sonntagsspaziergang machen wollt, dann malt Smileys auf eure Wahlzettel. Genau. Also es wäre eine Lösung. Also einfach mal, also ich meine, die meisten haben es auch nicht unterschrieben. Ja, das hat mich schwer enttäuscht. Also ich habe ja die ganzen Wahlzettel, die liegen bei mir im Büro. Und ich versuche momentan erkennungsdienstlich zu erfassen, wer diese Flitzpiepen waren. Aber, also, okay, wenn ihr unbedingt wählen wollt, dann schreibt euren Namen drauf, damit wir euch finden. Genau. Ich meine, ich war in einem Wahllokal eingesetzt als Wahlhelfer. Das ist ein schöner Job, oder? Ja, mein Problem war, in dem Wahllokal, wo ich eingesetzt wurde, ich meine, Dolly hätte angeordnet, dass AfD-Wahlzettel verschwinden. Aber in dem Wahllokal, wo ich war, gab es keine AfD-Wahlzettel. Also wir hatten einen NPD-Wähler, den brauchst du als Quoten-Nazi. Wir hatten, glaube ich, ganz wenig AfD-Wähler. Und dementsprechend, da war nichts zu machen. Also Wahlmanipulation von meiner Seite. Also man hat mich da einfach im falschen Wahllokal, glaube ich, postiert. Ich hätte nach Sachsen fahren müssen, aber da war dann ist schon zu spät. Da hat mich die Elite einfach nicht hingebracht. Ja, das müssen wir nächstes Mal logistisch einfach besser planen. Das ist ein größeres Problem. Oder man muss halt so sagen, liebe Menschen, wenn ihr vernünftig seid und dieses Mal nicht wählen wart, überlegt es euch, geht vielleicht nächstes Mal wählen. Genau, es gibt so viele schöne Parteien, die nicht dem politischen Establishment angehören, die aber auch nicht darüber reden, dass sie Menschen entsorgen wollen. Oder an Grenzen auf sie schießen. Ah ja, genau, Beatrix. Trixi, ja, Trixi von Strolch. Trixi von Strolch, die hat jetzt auch den Jäger abonniert schon mal. Ja, aber wobei, man muss dazu sagen, sie stand ja gestern nur neben Herrn Gauleiter. Die hat, und die, was hat die eigentlich für eine Fresse gezogen? Ja, das war überraschend. Also ich muss dazu sagen, Trixi von Strolch, Respekt, also blöde Fresse ziehen, nichts sagen, sich nicht verbal vergreifen, sondern den Herrn Gauleiter vorschicken, das war schon großartig. Ja, und auch mein Dank gilt auch der ARD, dem ersten, den gleich als ersten einzublenden, um mir den Abend so richtig zu versauen? Ja gut, ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen haben sie ja auch gestern geschafft, Katja Kipping zu fragen, wie es denn so wäre, als Linke als kleinste Fraktion in den Bundestag einzuziehen und somit quasi Wahlverlierer zu sein. Während Katja Kipping dann einfach nur mal meinte, Kinders, wir haben unser Ergebnis verbessert von letzter Wahl. Also es ist jetzt nicht so, als wäre die Linke der Verlierer der Wahl, nur weil sie die kleinste Fraktion, beziehungsweise sind sie ja möglicherweise gar nicht. Man muss ja immer noch gucken, ich weiß jetzt nicht, ob es die Grünen waren oder ob es die Linke waren. Wir schauen mal schnell nach. Genau, in unserem kleinen geheimen Weltverschwörungs-Intranet. Da muss man ja immer mal genau hinschauen. Wir wollen ja keine Fake News verbreiten. Genau. Da sind andere für zuständig. Wahre, erfundene News. Genau. Also die Grünen haben 8,94 und die Linke 9,24. Also man muss dazu sagen, die Linke ist noch nicht mal die kleinste Fraktion. Ja. Aber man fragte gestern in der Elefantenrunde schon, wie schaut's eigentlich aus? Dementsprechend, da beweist auch wiederum die Elefantenrunden-Moderation. Perfekt, toi toi toi, liebe ARD, liebes ZDF, ihr seid Kacke. Genau. Ja, obwohl, gab es damals schon das amtliche, offizielle Endergebnis? Nein, dementsprechend diskutiert man es aber auch einfach nicht. Dementsprechend nimmt man das nicht als Ergebnis für diese Diskussion wahr. Ja, man musste Sendezeit füllen, fürchte ich. Nein, abgesehen davon, wenn man damit Katja Kipping die Möglichkeit liefert zu sagen, Entschuldigung, erstens, wir sind nicht die kleinste Fraktion zwingend. Und zweitens, weil das Ergebnis noch nicht da feststeht. Und zweitens, selbst mit dem jetzigen Ergebnis haben wir unser Ergebnis von letztem Mal verbessert. Dann ist das halt einfach nur journalistisch echt Kacke. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass in der Zwischenzeit, wenn es selbst, es, ich übertreibe, Staatsfernsehen nicht mehr schafft, anständige Journalisten in so eine Runde zu setzen, dann wird's halt echt bitter und dann kann die AfD davon nur profitieren. Ja. Genau. Wollen wir nächste Sendung mal eine gute Laune-Sendung machen? Wir machen jetzt einfach 4 Jahre lang keine gute Laune-Sendung mehr. Doch, nächste. Ich überlege, wir sind nächste Folge ist 21, da könnten wir eine gute Laune-Folge machen. Okay. Da suchen wir uns einfach mal irgendwas, was wir wirklich positiv machen können. Und Leute, stellt Alkohol bereit, das könnte gut werden. Ja. Und wenn nicht, dann schickt den Alkohol einfach uns. Genau. In diesem Sinne, ich bin der Außer-CD. Ich bin das Zeilenende. Und es war die Elite. Tschüss.